Deshalb setzten sie ein Kopfgeld auf mich aus. Sie dachten, ich sei genau das, was ich behauptet hatte. Ein Ganove aus Florida, den man umgedreht hatte und der jetzt mit der Justiz zusammenarbeitete. In den Tagen vor dem Prozess verteidigten sich alle außer Greg. Alle anderen 31 Mafiosi und Verbündete, die wir angeklagt hatten. Ich wunderte mich nicht darüber, dass Greg schwieg. Zwar hatte er sich im Fall Scores verteidigt, aber ich vermute, dass er das nur für seinen Sohn getan hatte und weil John Gotti Jr. ihn dazu gedrängt hatte. Greg gehörte zur alten Schule. Er würde nie seine Schuld eingestehen. Ich erwartete, Greg werde versuchen, den Richter und die Geschworenen mit seinen Gesundheitsproblemen übers Ohr zu hauen. Ich kannte Greg. Er hatte wirklich alle Leiden, die er für sich reklamierte. Er war Diabetiker, er hatte nur noch eine halbe Lunge, er hatte Krebs und er hatte einen Herzanfall überlebt. Aber er ließ sich von all diesen Krankheiten nicht unterkriegen. Er ging immer mit forschen Schritten und war immer in Eile. Er war ein starker Mann, der sehr charmant sein konnte und dann plötzlich den kränklichen, todkranken Alten spielte, um Mitleid zu erregen. Er konnte blitzschnell umschalten, wann immer er wollte. Dann wurde aus dem harten Burschen das, was wir im Spanischen Pobrecito nennen. Ein armer Kerl. Als der Prozess begann, fürchtete ich, dass meine Tarnung auffliegen würde, denn die Medien hatten ausführlich über den Fall berichtet und wir wussten, dass das Verfahren ein Medienzirkus sein würde. Wir vermuteten, dass jemand mich fotografieren und meine Identität enthüllen würde. Aber ich arbeitete ja noch an anderen Fällen. Darum baten wir nachdrücklich darum, meinen Namen aus den Protokollen zu streichen, um meine Identität zu schützen. Der Richter lehnte ab. Er sagte, mein Name sei bereits öffentlich bekannt. Das konnte ich nicht bestreiten, so sehr es mir auch missfiel. Wir hätten die Bänder redigieren sollen, um mein Inkognito zu wahren. Das war mein Fehler gewesen. Aber wer dachte an solche Feinheiten, als wir noch ermittelten? Am Tag der Verhandlung hoffte ich, dass Greg sich verteidigen würde. Ich habe vor Gericht oft erlebt, dass ein Angeklagter in letzter Minute um ein mildes Urteil bat. Ich beobachtete Greg und dachte, der arme Kerl ist 73. Er könnte im Gefängnis sterben. Wofür? Für welche Prinzipien? Für die Einheit der Mafia? Kein einziger der 31 anderen Angeklagten war ein Gangster der alten Schule, der den Prozess und die Gefängnisstrafe einfach hinnahm. Alle handelten mit dem Staatsanwalt, auch der Boss. De Palmas Angehörige tauchten in keiner Verhandlung auf. Seine Frau und sein anderer Sohn wollten nichts mit ihm zu tun haben. Sie wuschen ihre Hände in Unschuld wie Pontius Pilatus. Er war wirklich der letzte standhafte Mafioso, der letzte, der die Ehre der Cosa Nostra, soweit vorhanden, über seine Freiheit stellte. Besonders empört war ich darüber, dass seine Frau sich gegen ihn wandte. Sie trug eine goldene Rolex President, das wusste ich, weil ich sie ihr geschenkt hatte. Dank der Umschläge, die er bekam, und der Geschäfte, in die er seine Krallen versenkt hatte, konnte sie sich hübsch anziehen, teuren Schmuck kaufen und vieles mehr. Trotzdem ließ sie ihn im Stich. Gregs Familie hätte da sein sollen. Dies war das einzige Mal, dass er mir irgendwie leid tat. Er war gerne Mafioso, aber niemand war für ihn da. Alle verließen ihn. Er leistete seinen Beitrag, aber für ihn blieb nichts übrig. Das war traurig. Sein Clan war fertig mit ihm, weil er mich herumgeführt hatte. Er war dafür verantwortlich, dass die Gambino-Hierarchie nach John Gotti zerschlagen wurde und dass Mitglieder der Familien Lucchese und Genovese verhaftet wurden. Das alles ließ Greg kalt. Er ging das Risiko ein. Er stellte sich dem Gericht. Der Prozess fand im Bundesgericht in Foley Square in Lower Manhattan statt. Die 12 Geschworenen waren ziemlich jung und gehörten verschiedenen Rassen an. Man sagte ihnen, sie hätten mit einer Verhandlungsdauer von 2 bis 3 Wochen zu rechnen. Für uns war es einfach. Wir hatten alles gründlich vorbereitet. Anfangs wussten wir nicht, wie De Palma sich verteidigen wollte, weil seine Anwälte sofort einräumten, dass er dem Gambino-Clan angehörte. Wenn es um das organisierte Verbrechen ging, war die erste Voraussetzung für einen Schuldspruch die Mitgliedschaft in einem kriminellen Unternehmen oder in einer kriminellen Organisation. Und genau das gaben sie zu. In seinen früheren Verfahren hatte De Palma nie zugegeben, ein Gambino zu sein. Ich nehme an, dass er es sich anders überlegt hatte, weil ich so viele Gespräche mit ihm aufgezeichnet hatte, in denen er sich selbst als Gambino bezeichnete. Wie sich herausstellte, bestand ihre Taktik darin, Greg De Palma als alten Mann darzustellen, der gerne übertrieb und in der Vergangenheit lebte. Bei den Prahlereien und Drohungen, die er vor mir geäußert habe, handle es sich lediglich um die Übertreibungen eines alten Mannes, dessen Erinnerungen lebhafter als seine Gegenwart seien. Greg sah nicht sehr bedrohlich aus. Seine körperliche Verfassung war bemitleidenswert. Im Gericht erschien er jeden Tag mit zwei Rettungssanitätern, die hinter ihm stehen blieben. Es war eine große Show, um die Geschworenen zu beeinflussen. Er pflegte während der Verhandlung zu dösen und zu sabbern. Dabei sank er im Rollstuhl zusammen und atmete Sauerstoff ein. Seine Anwälte wollten, dass ihr Mandant die Verhandlung auf einer fahrbaren Krankenbahre verfolgte. Aber Alvin Hellerstein, ein erfahrener Richter, lehnte dieses offenkundige Werben um Mitleid ab. Einer unserer Zeugen war ein Bauunternehmer in den 30ern, von dem Greg im Laufe von etwa 2 Jahren $50.000 erpresst hatte. »Fürchten Sie sich vor Greg De Palma?« fragte der Staatsanwalt vor den Geschworenen. »Ja«, sagte er, »er war kein alter Mann, er war ein harter Mann.« »Glauben Sie, dass Sie sich wehren könnten, wenn er Sie angreifen würde?« wollte der Verteidiger wissen. »Ehrlich gesagt, nein«, erwiderte er und löste damit Gelächter unter den Geschworenen aus. Sie warfen Greg einen Blick zu, einem Mann in den 70ern, der mit Schläuchen in der Nase im Gerichtssaal saß und um Mitleid bettelte. Die Zeitungen nannten dem Zeugen einen Feigling. Aber Gregs bloße Anwesenheit beschwor den Geist der Mafia herauf. Der Zeuge war nicht feige. Er fürchtete sich nicht vor Greg, sondern er hatte mit Recht Angst vor dem, was Greg repräsentierte. Ein Wink mit der Hand genügte und man war tot. Sie löschten Menschen einfach aus. Ich kannte diesen Zeugen persönlich. Er war ganz bestimmt ein tapferer Mann. Aber diese Tapferkeit konnte nichts gegen die Angst vor der Mafia ausrichten. Als der Zeuge sagte, er fürchte sich vor Greg, meinte er habe Angst vor der Cosa Nostra, die Greg vertrat. Ironischerweise raffte Greg sich jedes Mal auf, wenn die Geschworenen den Saal verließen. Dann wurde er plötzlich lebhafter. Ich bin sicher, dass er damit keinen guten Eindruck auf den Richter machte. Ich betrat den Gerichtssaal vor Greg. Als er in seinem Rollstuhl hereingeschoben wurde, musste ich einfach lachen. »Mann, Greg«, dachte ich, »du bist unglaublich.« Kaum hatte ich ihn gesehen, hatte ich das Gefühl, wieder mit ihm dort draußen zu sein. »Du bist gut, Greg. Du versuchst alles. Du tust, was du tun musst, um davonzukommen.« Er hatte eine gestrickte blaue Decke auf dem Schoß, sein Haar war zerzaust und auf dem Tisch lagen ein paar Kekse. Ganz zu schweigen von den Sauerstoffschläuchen in seiner Nase. Er benahm sich, als sei er bereit zu sterben, saß schräg im Stuhl, sah todkrank aus und tat, was er am besten konnte. Manipulieren, seinen Kopf durchsetzen. Greg gab nie auf. Die Gerichtsdiener fanden sogar Zigaretten in seinem Krankenzimmer. Und im Gefängnis entdeckten sie 2 $50-Scheine in seinem Toupet. Bargeld ist im Gefängnis verboten. Aber so ist Greg eben. In gewisser Weise, dachte ich, als ich ihn im Gerichtssaal beobachtete, muss man den Mann dafür respektieren, dass er ein solcher Gangster ist. Als Mensch war er eine Katastrophe, ein Versager, ein Blutsauger in der Gesellschaft. Aber er war ein großer Gangster, denn nur dafür lebte er. Wieder war er der Einzige, der zum Prozess ging. Er gab nie etwas zu und bekannte sich nie schuldig, um eine Strafmilderung zu erreichen. Als guter Mafioso bestritt er alles. Was seine Verhaftung anbelangt, bin ich froh darüber. Die Welt ist ein besserer Ort, wenn er hinter Gittern sitzt. Unternehmer werden nicht mehr erpresst, Menschen werden nicht mehr zusammengeschlagen, alles ist besser. Zumindest so lange, bis jemand ihn ersetzt. Als ich mit meiner Aussage an der Reihe war, wurde der Saal geräumt. Ein Sondereinsatzkommando holte mich in einem Hotel im Stadtzentrum ab und brachte mich in einem schwarzen Geländewagen, der ansonsten für den Direktor des FBI reserviert war, in den Keller des Gerichtsgebäudes. Von dort aus fuhr ich mit dem Aufzug zum Hintereingang, ständig umringt von Polizisten. Da ich immer noch an anderen Undercover-Aufträgen arbeitete, ließ der Richter meine Aussage in einen anderen Saal übertragen, wo Reporter zuhörten, ohne mich zu sehen. Nach unserem Rechtssystem hat ein Angeklagter das Recht, einem Zeugen gegenüberzutreten. Darum muss dieser in fast allen Fällen im Gerichtssaal anwesend sein. Auch die Gesellschaft hat das Recht zu wissen, was in einem Prozess vorgeht. Andererseits musste der Richter berücksichtigen, dass die Regierung ein Interesse daran hatte, meine Identität geheim zu halten. Darum ließ er den Saal räumen. Anwesend waren nur er selbst, die Gerichtsdiener, die Anwälte, die Geschworenen, der Angeklagte und ich. Der Generalstaatsanwalt spielte ein Band nach dem anderen vor und belastete Greg schwer. Kein Geschworener wäre jetzt noch auf die Idee gekommen, dass Gregs Aussagen bloße Nostalgie waren. Greg wusste einfach zu genau, was auf den Straßen vorging, und er war zu schwatzhaft, um den Mund zu halten. Er redete über absolut alles, was er tat, und zwar in allen Einzelheiten, mit jedem, der bei ihm war, und auch über das Telefon. Nicht die Justiz verurteilte Greg, er verurteilte sich selbst. Der Richter hatte Sinn für Humor. Auf den Bändern war zu hören, dass Greg mit vollem Mund sprach, und der Richter ermahnte ihn, das nicht zu tun, weil es schlechtes Benehmen sei. Gregs Sprache ließ viel zu wünschen übrig, er fluchte unaufhörlich. Aber auf einem der Bänder prahlte er damit, er habe für seinen letzten Prozess einen Oscar verdient, weil er den Richter total eingeseift und davon überzeugt habe, er sei invalide. In Wahrheit sei es ihm gut gegangen. Diese Worte brachen ihm das Genick. Er erzählte mir, laut genug für das Aufnahmegerät, das ich umgeschnallt hatte, er habe sich 4 Tage lang nicht rasiert und sich zugedeckt auf eine Trage gelegt. Obendrein machte er sich auch noch über den Richter lustig, und das schadete ihm am meisten. Er gab mir mildernde Umstände, erzählte er. Damit spielt er darauf an, dass ein Richter das Strafmaß verringern kann, wenn ein Angeklagter krank ist. Ich hätte den Oscar bekommen sollen. Er gab mir 5 Jahre anstatt 12. Ich glaube, dies war der Moment, in dem die Geschworenen Greg verurteilten, genau dort im Gerichtssaal. Greg wurde rot, als das Band abgespielt wurde. Dann sagte der Staatsanwalt: Wir haben keine weiteren Fragen an Mr. Garcia. Als Richter Hellerstein sagte, okay, Mr. Garcia, Sie dürfen gehen, musste ich an Greg vorbeigehen. Es war das erste Mal seit Beginn des Prozesses, dass er mich ansprach. Ich hörte ihn murmeln, du Schwanzlutscher. Ich musste lachen. Denken Sie daran, dass die Reporter nichts davon sahen und mich nie zu Gesicht bekamen. Alle 15 Bänder, die wir dem Richter vorspielten, hatte ich beim Essen aufgenommen. Einmal fragte mich der Richter, wie viel ich im Laufe der Ermittlungen zugenommen hatte, und ich sagte es ihm, 36 Kilo. Für die Presse war das ein gefundenes Fressen. Die Reporter nahmen an, ich sei ein normalgewichtiger Mann, der 36 Kilo zugenommen hatte. Sie wussten nicht, dass ich schon vorher ein Schwergewicht gewesen war. Am nächsten Tag verkündeten die Schlagzeilen: Dicke Burschen, verdeckter Ermittler nimmt 36 Kilo zu, während er sich mit Ganoven durch New York isst. Der Artikel von Thomas Zambito in den Daily News vom 17. Mai 2006 war hysterisch. Der Mann, der die Mafia unterwanderte, nahm in seinen ersten 2 Jahren 36 Kilo zu und musste erfahren, dass die Goodfellas, Mafiosi, eher Fatfellas, Dickwänste sind und sich durch ganz New York fressen. Auf ihrem Speiseplan standen jeden Tag Steaks, Nudeln und frische Meeresfrüchte. Sie speisten in Lokalen wie La Villetta in Larchmont, Westchester, wo sie überlegten, ob sie Schweinefilet mit Portobello-Pilzen und Balsamessig oder Risotto mit Steinpilzen und weißem Trüffelöl bestellen sollten. Wenn sie Lust auf blutiges Fleisch hatten, gingen sie ins Ye Olde Tollgate Steakhouse in Mamaroneck, ebenfalls in Westchester, über das die New York Times einst schrieb, es serviere Steaks, wie ein Sumo-Ringer sie lieben würde. Wenn sie Appetit auf einfachere italienische Gerichte hatten, zogen sie ins Spaghetti Western in Bronxville, wo sie unter einem italienischen Plakat von »The Good, the Bad and the Ugly« speisten. Und nach nur 24 Monaten musste der einst schlanke, verdeckte Ermittler des FBI plötzlich feststellen, dass er Hosen mit weiterer Taille brauchte, viel weiter. Zugegeben, mir gefiel die Behauptung, ich sei einst schlank gewesen. Aber das ist lange, lange her, Mr. Zambito. Ebenfalls in den Daily News schrieb David Hinckley, es sei keine Überraschung, dass ich im Laufe der Ermittlungen 36 Kilo zugenommen hätte. Die Ernährungsgewohnheiten der Mafiosi sind vielleicht die schlimmsten, die es gibt. Wenn die Sopranos am Drehort erscheinen, kippt New Jersey. Greg De Palma kehrte ins Gefängnis zurück. Kopfgeld. Nach Abschluss des Falles Royal Charm, bei dem es um die asiatischen Fälscher und potenziellen Waffenschmuggler ging, rief mich mein Kollege Lou Calvarese mit überraschenden Nachrichten an. Auf ihn und auf mich waren Kopfgelder ausgesetzt worden. Ein kanadisches Mitglied der Schmugglerbande wurde in den Vereinigten Staaten eingesperrt. Er erzählte seinem Zellengenossen, er habe Kontakt mit der organisierten Kriminalität und einen Killer beauftragt, Lou und mich umzubringen. In solchen Fällen ist beim FBI eine Risikobeurteilung vorgeschrieben. Meist wird ein anderer Gefangener mit einer Wanze ausgestattet, damit er die Drohung aufzeichnet. Dann können wir abschätzen, wie ernst die Lage ist und denjenigen anklagen, der das Leben eines FBI-Agenten bedroht. Ein weiterer wichtiger Schritt besteht darin, den Agenten zu verständigen, dessen Leben bedroht wird, damit er die notwendigen Vorkehrungen zu seinem Schutz treffen kann. Mich ließ man völlig im Dunkeln, und ich weiß bis heute nicht, ob jemals eine Risikobeurteilung anberaumt wurde. Wenn Lou mich nicht angerufen hätte, wäre ich vielleicht nie informiert worden. Am 8. August 2005 wurde bekannt, dass auf mich ein Kopfgeld von $250.000 ausgesetzt worden war. Die Schlagzeile der New York Post lautete an diesem Tag: Mafia-Komplott, $250.000 für Mord an verdecktem Ermittler. Der Artikel deutete an, Mafiosi sollten für die Gesundheit von Jack Falcone beten. Wäre der Auftrag je ausgeführt worden, wäre das Leben der New Yorker Clan-Mitglieder ein lebender Albtraum geworden. FBI-Agenten schwärmten zu Blitzbesuchen bei den Bossen, Stellvertretern und Consiglieres aller 5 Mafia-Familien aus und teilten ihnen mit, jeder Mordversuch an Jack Falcone werde beispiellose Maßnahmen zur Folge haben und die Todesstrafe für alle Beteiligten. Viele Leute fragen mich, was für ein Gefühl es sei, von der Mafia mit dem Tod bedroht zu werden. Natürlich ist das beängstigend. Weniger für mich als für meine Familie. Hätte meine Mutter noch gelebt, wäre es ihr sehr schwer gefallen, mit dieser Situation fertig zu werden. Selbstverständlich hätte ich ihr nichts gesagt. Meine Frau war entsetzt und alle anderen Betroffenen waren es ebenfalls. Ich reagierte so wie fast alle Kollegen in dieser Lage. Ich passte noch besser auf meine Familie auf und handelte in Situationen, die potenziell gefährlich waren, noch umsichtiger. aber ich glaubte eigentlich nicht, dass jemand mich umlegen würde. Trotzdem trage ich heute immer eine Waffe. Mein Haus ist von oben bis unten mit Abhörgeräten bestückt. Mein Auto starte ich mit einer Fernbedienung. Kameras und Bewegungsmelder schalten sich sofort ein, wenn Rehe und andere Tiere mein Grundstück betreten. Das Kopfgeld veränderte mein Leben beträchtlich. Ich fahre jeden Tag eine andere Route. Ich weiche vom richtigen Weg ab, ich wechsle die Straße, ich schaue oft in den Rückspiegel. Ich fahre durch Stadtviertel, in denen ich nicht wohne. Früher brauchte ich 1,25 Stunden, um von der Innenstadt nach Hause zu fahren. Heute dauert es wegen all dieser Vorsichtsmaßnahmen eine zusätzliche halbe Stunde. Ich erzähle nur wenigen Menschen, dass ich bei der Justiz arbeite, und ich achte genau darauf, wohin ich gehe. Ich kann beispielsweise nicht in einen Country-Club, auf eine Hochzeit oder zu einer anderen Feier gehen und mich im Schwimmbad nicht einmal an den Beckenrand setzen, denn ich weiß nie, wen ich dort treffe. Eine Zeit lang lief ich mit einer Waffe im Schulterhalfter herum. Phil Scala, der leitende Special Agent der Gambino-Spezialeinheit, ein guter Freund und großartiger Chef, versprach mir, seine ganze Mannschaft vor meinem Haus kampieren zu lassen, wenn es notwendig sein sollte. Manchmal frage ich mich, ob die Ermittlungen anders verlaufen wären, wenn Phil sie im Gambino-Dezernat in Queens anstatt vom Büro in White Plains aus geleitet hätte. Ich bin sicher, er hätte viel vernünftigere Entscheidungen getroffen und wir wären erfolgreicher gewesen. Meine Case-Agents Chris und Ned setzten durch, dass die örtliche Polizei regelmäßig in meiner Straße auf Streife ging. Mein Haus gleicht Fort Knox. Es gibt so viele Kameras, dass ich mich wie in meiner eigenen Show fühle. Auf die Unterstützung meiner FBI-Kollegen kann ich mich verlassen. »Du kannst uns anrufen«, sagten sie zu mir. »Wir verbinden dich sofort mit der Polizei, mit jedem, den du brauchst.« Die Jungs gaben mir das Gefühl, geschützt zu sein. Aber ich lasse nicht zu, dass dieses Problem mein Leben bestimmt. Es ist einfach ein Teil meiner Arbeit für Amerika. Aber ich muss die FBI-Führung für die Art und Weise kritisieren, wie sie mit den Drohungen gegen mich umging. Es war eine jämmerliche Vorstellung. Das FBI bekam einen Brief von einem Informanten im Gefängnis, den wir Pete nennen wollen. Pete hatte mit einem Häftling gesprochen, nennen wir ihn Al, der Mitglied im Gambino-Clan war und wegen Mordes im Gefängnis saß. Dieser Typ hatte Pete verraten, dass ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt worden sei. Offenbar prahlte Al damit, er und seine Komplizen hätten sich von peinlich berührten Mafia-Bossen anheuern lassen, um Jack Falcone zu erledigen. Und was geschah mit diesem Brief? Das FBI verschlampte ihn. Erst Wochen später fiel er Ned und Chris in die Hände. Ich weiß, es klingt unglaublich, und ich bin sicher, dass die Bürokraten, die den Brief verloren haben, eine hübsche Erklärung dafür parat haben, die nichts mit der Realität zu tun hat. Tatsache ist, dass sie den Brief ganz einfach verloren und mich nicht darüber informiert haben. Es kam ihnen nie in den Sinn zu sagen, »Hey, Jackie, ein Häftling behauptet, die Gambinos hätten einen Killer auf dich angesetzt.« Einige Wochen später tauchte der Brief irgendwie auf. Das Einfachste war, Pete mit einem Abhörgerät zu Al zu schicken. Mehr war nicht notwendig. So konnte man die Wahrheit schnell und ein für alle Mal ans Licht bringen. Stattdessen erzählte die FBI-Leitung mir eine verrückte Geschichte. Sie habe versucht, einen Mann zu finden, der aus dem Gefängnis entlassen worden und nach Florida gegangen sei. Der wisse etwas. Es war lächerlich. Ned, der Case Agent, der ganz auf meiner Seite war, befand sich damals im Urlaub. Die Ermittlungen als Ganzes lagen jetzt in den fähigen Händen von Chris Munger. Er ist ein großartiger Kollege, ein engagierter, sehr erfahrener und kompetenter Agent. Deshalb wollten die hohen Tiere ihn natürlich nicht mit der Todesdrohung gegen mich belasten. Stattdessen nahmen sie ihm die Sache aus der Hand und übertrugen sie einem anderen Agenten, der ebenfalls sehr gut war, sich aber in seiner Laufbahn hauptsächlich mit Gegenspionage beschäftigt hatte. Spione leben in einer anderen Welt als wir. Ich will diesen Kollegen und seine Bemühungen nicht herabsetzen, aber ich arbeitete mit Chris zusammen, der viel Erfahrung auf diesem Gebiet hatte. Am liebsten hätte ich gerufen: Hört mal, dieses verdammte Kopfgeld ist auf mich ausgesetzt. Habe ich denn gar nichts zu sagen? Natürlich nicht. Sie behaupteten, Pete sei nicht auffindbar, die Strafvollzugsbehörde habe ihn irgendwo anders untergebracht und die ganze Sache sei ein einziges Chaos. Und selbst wenn sie wüssten, wo er war, hätten sie kein Recht, ihn zu verlegen. Moment mal, sagte ich, das sind Häftlinge. Ihr braucht ihnen keine Begründung zu geben. Ruft einfach den Strafvollzug an und beantragt eine Verlegung dieses Mannes. Greg De Palma hatte mir oft erzählt, manchmal habe jemand mitten in der Nacht an die Tür seiner Zelle geklopft und ihn dann in ein anderes Gefängnis gebracht. Damit musste er leben, so wie jeder andere Häftling. Aber meine Argumente stießen auf taube Ohren. Wir reden mit ihm, versicherten sie. Mit ihm reden? Was zum Teufel wird er euch erzählen? Er ist ein hartgesottener Gangster, ein Mörder. Aber sie hörten nicht auf mich und fragten ihn einfach. Selbstverständlich leugnete er alles, und nach einigem Hin und Her stellte er sich einem Test mit dem Lügendetektor. Die erste Frage lag auf der Hand. Ist auf Jack Falcone ein Kopfgeld ausgesetzt? Nein, antwortete er. Die Nadel fiel fast aus dem Gehäuse. Er hatte auf keinen Fall die Wahrheit gesagt, als er die Existenz des Mordauftrages geleugnet hatte. Jetzt platzte mir der Kragen. Ich ging auf und ab, schwitzte und wartete auf das Ergebnis des Tests. Dann kamen sie und sagten: Raten Sie mal, der Kerl ist beim Test durchgefallen. Also rief ich sofort den ASEC an und sagte: Sehen Sie, wir hätten dem Burschen eine Wanze verpassen sollen, anstatt diesen Blödsinn zu veranstalten. Jetzt werden wir es nie erfahren. Der ASIC erklärte: Oh, wir wussten, dass er lügen würde. Sie wissen doch, wie diese Kerle sind. Nein, das weiß ich nicht, erwiderte ich empört. Aber wenn Sie wussten, dass er lügen würde, warum waren Sie so versessen darauf, ihn zu testen? Das mussten wir tun, sagte er. Die FBI-Leitung hatte also nie an den Mordauftrag geglaubt. Und was haben Sie jetzt vor? Fragte ich. Wie wollen Sie mich schützen? Oder meine Familie? Sie behandelten den Fall einfach mit der üblichen saudummen Routine. Warum auch nicht? Ihr Leben und das ihrer Angehörigen war ja nicht in Gefahr. Das alles war grotesk. Der Gambino-Clan der Mafia hatte eine Viertelmillion Dollar Kopfgeld auf mich ausgesetzt und diese Leute reagierten, als habe eine Abteilung mehr Coca-Cola beantragt. Möglicherweise war das Kopfgeld nicht von der Kommission, den versammelten 5 Clan-Bossen, genehmigt worden. Aber vielleicht wollte ein freischaffender Ganove sich auf meine Kosten einen Namen machen. Für Geld würde er es nicht tun, denn wo sollte er es einkassieren? Beim nächsten Mafiosi-Treffen? Hey, ich habe Falcone erledigt, wo sind meine 250 Riesen? Nein, er würde es tun, um zu zeigen, was für ein harter Kerl er war. Deshalb passe ich bis zum heutigen Tag genau auf, wohin ich gehe. Ich sagte zu ihnen: Ich weiß, warum ihr den Test mit dem Lügendetektor gemacht habt. Damit ihr eure Hände in Unschuld waschen könnt. Deshalb habt ihr das gemacht. Ihr wolltet mit L beweisen, dass es keine Morddrohung gibt, damit ihr sagen könnt: Seht ihr? Keiner hat ein Kopfgeld ausgesetzt. Das war nur Angeberei. Und was nun? Darauf hatten sie keine Antwort. Sie wussten jetzt, dass die Geschichte stimmte. Die Wahrheit ist, dass ich die Mafia blamiert hatte. Ich war mitten unter ihnen gewesen, hatte sie unterwandert. Schlimmer noch, ich war nicht einmal Italiener, sondern kubanischstämmiger Amerikaner. Die Leute mussten einander fragen: Sind diese Typen blöd? Das war die schlimmste Beleidigung. Ein Nicht-Italiener hatte sich sehr überzeugend als Italiener ausgegeben. Die Mafia will allwissend und allmächtig sein. In Sizilien haben sie sich bestimmt die Haare gerauft. Wahrscheinlich lachten sie ihre amerikanischen Kameraden aus und betrachteten mich durch die Linse ihrer Vorurteile gegen Lateinamerikaner. Gewiss, Andy Garcia fiel es leicht, in die unbestechlichen,